Kapitel 10. Das Aufklärungsgespräch und die ärztliche Gesprächsführung. Übung 10.4. Hörverständnis. Auszug aus einem Arzt-Patientengespräch. Ich habe Ihnen die Ergebnisse des kardiologisch-kardiochirurgischen Kolloquiums mitgeteilt und würde nun gern hören, welche Gedanken Sie sich zwischenzeitlich gemacht haben und ob Sie die Entscheidung meiner Kollegen teilen können. Ich bin erst einmal geschockt, dass der Befund so lebensbedrohlich ist und dass ich mich sofort operieren lassen muss. Mir wäre es lieber gewesen, noch einige Monate Zeit zu haben, um meinen beruflichen Verpflichtungen nachzugehen und noch einmal mit meiner Familie Urlaub zu machen. Ja, ich sehe, der Befund kommt sehr überraschend für Sie und Sie müssen sich erst an die Situation gewöhnen. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen noch einmal die Vorteile einer baldigen Operation erklären. Ja, darum möchte ich Sie bitten. Ich bin im Moment so sehr überrascht, um einzuwilligen. Ich brauche noch einige Informationen zu Nutzen und Risiken der Operation. Der Arzt klärt ausführlich über den Eingriff und seine Risiken auf und schließt mit den Worten: Aus allen diesen Gründen ergibt sich die Indikation für eine sofortige Operation. Aber ich sehe, dass Sie zögern und Zeit brauchen, um sich dafür zu entscheiden. Ja, ich merke, je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr Fragen habe ich. Am liebsten möchte ich noch eine Nacht darüber schlafen und zunächst Ihre Empfehlung mit meiner Frau besprechen. Danach würde ich gerne mit Ihnen gemeinsam das weitere Vorgehen festlegen. Einverstanden. Ich finde es gut, dass Sie sich so ausführlich mit der Entscheidung auseinandersetzen. Sie zeigen damit, dass Sie auch Verantwortung übernehmen möchten. Ich bin gerne weiterhin bereit, mit Ihnen gemeinsam eine Lösung zu finden, die sowohl von uns als Kardiologen und Chirurgen als auch von Ihnen und Ihrer Familie getragen wird. Ich schlage Ihnen vor, dass Sie zu unserem nächsten Termin auch Ihre Frau mitbringen.